Zum 53. Jahrestag des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichte die Zeitung Dodong Sinmun am 19. Juni einen Leitartikel unter dem Titel »Die Verdienste des Genossen Kim Jong-il um den Parteiaufbau ewig glorifizieren und den siegreichen Fortschritt der koreanischen Revolution beschleunigen«.